Jüngst wurde in Havanna das kubanische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung und zum 75. Geburtstag des Genossen Kim Jong-il gegründet. Das Komitee beschloss, anlässlich des Tages der Sonne und des Tages des leuchtenden Sterns 2017 verschiedene bedeutsame politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren.